So, das tägliche Brot wäre wieder einmal verdient. Die Abendnachrichten abgehört. Oh, diese Abendnachrichten. Lassen Sie uns irgendein Theorem bestreiten, dass ich wieder Mensch werde. Warum so ungehalten? Man kriselt im Nahen Osten, es wehrpflichtet sehr, die Großmächte poltergeistern, Politiker feige Fledermausen. Es wird wieder einmal Nacht. Aha, Sie glauben nicht an Entwicklung, Menschheit, Weltvernunft. Bei mir kommen Sie in den Recht mit Ihrer Weltvernunft. 6 Jahre Soldat und Kriegsgefangener, Monsignore. Und Entwicklung? Moralisch und künstlerisch ist die Menschheit nicht um einen Deut weiter als zu Zeiten des Prokonsul. Ein hartes Urteil. Gewiss, gerade in letzter Zeit hat man es vielfach ausgesprochen, dass selbst der Einzelne gar keine Entwicklung habe. Dass etwa jeder Schriftsteller eigentlich nur ein Buch, eben das erste, schreibe und alle anderen bis zum letzten nur Varianten des gleichen Themas seien. Das ist ja Lästerung. Wäre es nicht ein Einwand gegen einen Schriftsteller, wenn man behauptete, er habe sich nie geändert, nicht entwickelt? Naja, eben deklamierten Sie aber noch selbst gegen die Entwicklung der Menschheit. Der Menschheit, allerdings. Aber niemals der großen Einzelnen. Oh, warten Sie, ich will Sie umgehend widerlegen. Na, nicht mich, bitte. Ich bin selbst kein Freund jenes modischen Diktums. Desto besser. Arbeiten wir also endlich einmal zusammen. Warten Sie. Beispiele, wie sich namhafte Dichter im Lauf eines langen Lebens wandelten. Jean-Paul, nein. Scott blieb von Anfang an bei der Großballade. Klopstock? Oh weh. Mein Gott, so helfen Sie mir doch. Sie lesen doch schließlich 20 Jahre länger als ich. Ja, das ist einer der wirklichen wenigen Vorzüge des Älterwerdens. Aber es gibt schon ausreichend Belege, um die erwähnte dumm einseitige Behauptung nach Belieben umstoßen und wieder aufrichten zu können. Denken Sie an Cooper. Kann man einen krasseren Unterschied finden als zwischen seinem ersten pressgläsernen Gesellschaftsroman Precaution? Gnade uns Gott, wenn er aus dem den Rest seines Werkes hätte entwickeln wollen. Und dem düster rüstigen, die ganze Jäger- und Sammlerstufe der Menschheit verkörpernden Lederstrumpf. Einem der ganz großen Archetypen der Literatur. Dem Kenner durchaus gleichrangig mit Parsival, Ahasver, Faust. Dank Ihnen, dass Sie den Namen nannten. Das Anathema gegen alle Umbrella-People, darauf hätte ich auch kommen können. Aber wir sind keineswegs auf Goat's Own Country angewiesen. Wir haben in lieben Deutschlands Mitten ein ganz anderes, noch gewichtigeres Großbeispiel. Exemplarisch deswegen, weil nicht nur ein langes, 80-jähriges Leben vorliegt, sondern wir vor allem vom 16. an die öffentlichen, auch heute noch jedem leicht zugänglichen Belege einer ausgebreiteten schriftstellerischen Tätigkeit vor Augen haben. Exemplarisch nicht minder, weil dieser Mann ein Dichter von bedeutender Kraft war. Weil er einer der ganz raren Fälle ist, wo intellektuelle Poesie verwirklicht wurde. Etwas, dessen Existenz gemeinhin und nicht zuletzt von den Phosphoristen und Blaublümlern unter den Dichtern selbst bestritten wird. Am allerwichtigsten deswegen, weil er zuerst das dem selbstschreibenden Prosafachmann meist am schwersten lastende Problem der Struktur erörterte und seine Theoreme mit praktischen Beispielen belegte. Durch ihn wurde das handwerklich Mitteilbare der Dichtung, das ohnehin viel umfangreicher ist, als man annimmt, mit einem Schlage verdoppelt. Und wie heißt schließlich und endlich Ihr Wundermännchen? Wohl war er ein Männchen, das heißt körperlich. Aber es kann ja nicht jeder 6 Fuß hoch aufgeschossen ein Kriegsgott anzuschauen sein. Die Literatur hat andere Maßstäbe für Tauglichkeit als die SS. Nicht doch. Sie müssen doch selbst begreifen, wie einem die Geduld ausgehen kann bei Aufzählung so viel leckerster Verdienste. Ein Beispiel für uns soll er auch noch sein, und Sie verlängern Ihren Hymnus unerbittlich. Sie sehen, ich habe Ihre boshafte Bemerkung über mein Deklamieren vorhin noch nicht ganz verdaut. Ja, dann sind wir also jetzt quitt. Und der Name ist Christoph Martin Wieland. Wieland? Ein berühmter Name, gewiss. Aber, wie ich gestehen muss, mir nur eine Schattengestalt. Die Literaturgeschichte, die alte Jungfer mit der spitzen roten Nase und den falschen schwarzen Locken, steif und brüchig wie abgebrannte Streichhölzer, hat ihn doch längst so endgültig abgetan, dass sie schon viel und gewichtiges Material werden beibringen müssen, um ihn auch nur wieder ernsthaft diskutabel zu machen, geschweige denn ihn so hochzustellen, wie Sie zuvor andeuteten. Wir stehen uns also, darauf wollen wir Ihren Einwand reduzieren. Ungleich gegenüber. Sie kennen ihn gar nicht, ich bin buchstäblich mit ihm aufgewachsen. Gern will ich Ihnen Belege und Material aller Art vortragen, nur müssen Sie mich sogleich unterbrechen, wenn ich ins Dozieren geraten sollte. Daran soll es nicht fehlen, ich behalte mir ganze Bezüge von Einwänden vor. Als erstes würde mich interessieren, inwieweit Wieland ein Beleg ist gegen jene tolle Behauptung von der Entwicklungslosigkeit des Schriftstellers. Ja, das erste halbe Dutzend Bände ist hochkirchlich orthodox. Von geradezu widerlicher Frömmigkeit durchdrängt. Oh, ein bei Ihnen ungewohnt starkes Beiwort. Das hier speziell besagen will? Ich bekenne es ungern. So fatal fanatisch ist der junge Mann, dass er Andersdenkende nicht nur öffentlichen Rezensionen angreift, sondern sogar einen harmlosen Anakreontiker brieflich bei dessen Amtsvorgesetzten denunziert. Brr, das ist dick. Am liebsten würde ich jetzt gar nichts mehr hören. Ja, Sie hätten aber Unrecht. Denn gegen Mitte, Ende 20, nach ausgiebigem Studium von Swift, Voltaire, Lucian, beginnt ihm das Christentum blasser und verdächtiger zu werden. Er findet das dem Manne angemessenere Element der Aufklärung, la Lumière, wie ich lieber zu sagen pflege, oder mit Wieland selbst zu reden. Nur wer das Licht nicht scheut, der ist mit mir verbrüdert. Er war an einem Kreuzweg der Geister angelangt. Und wer wurde im Altertum schon an Kreuzwegen verehrt? Hekate unterm Bleichmond, Schattengeziefer, Dunkelmännereien aller Art. An sich durchaus verführerisch interessante Kulte. Aber an so prominenter Stelle muss man sich eben entscheiden. Aus dem Schwärmer und Heuchler Wieland wird jedenfalls der Freigeist und Spötter Wieland. Ja, sogar der Erotiker. Obwohl wir heutigen ihm in diesem letzten Punkt getrost tauige Keuschheit bescheinigen dürfen. Noch später setzt dann die ruhige Kühnheit der Alterswerke ein. Also vom Christen zum bestenfalls Deisten und von da weiter zum Kosmotheoros. Das sind keine kleinen Sprünge. Wie kam er dazu? Auf dem natürlichsten aller Wege. 1733 wird er in einem schwäbischen Pfarrhaus geboren. Und es ist gar erbaulich, die Jugend des großen Prosabildners zu verfolgen. Wie er da, frühzeitig vom pflichtbewussten Vater dressiert, wunderkindhaft die alten Sprachen schluckt. Mit 13 Jahren wird die unreife Boa Constrictor nach einer der renommierten Schulen jener Zeit emballiert, Klosterbergen bei Magdeburg. Mir war eigentlich immer nur Schulpforta geläufig. Das ist schon praktisch das Gleiche. Biblische Lektionen nehmen den größten Teil der Lehrstunden in Anspruch. Unmögliche sogenannte Realien. Latein bleibt eben Latein und die Weltfremdheit wird überall brüllend sichtbar. Wer zu viel fragt, wird auf die Hölle als unvermeidliche Konsequenz seiner Unehrerbietigkeit hingewiesen. God is in his heaven. All is right with the world. Also eine der Ordensburgen der anderen Seite. Und wie reagiert das Kind auf solche Knebelungen mit alten Wischlappen? Es gelingt den Magdeburger Priesterkönigen, den naseweisen Intellekt total niederzuknüppeln. Rührend sieht es aus den Kinderbriefen heraus. Die Angst vor der Hölle. Die verschüchterte Selbstpeinigung. Gottlob dauert solche innere Mission nur 3 Jahre. Nur? Na, ich danke schön. Kommt jetzt wenigstens eine Erleichterung. Ostern 1749 darf er die Anstalt verlassen und wird von den wohlmeinend versteinerten Eltern zu einem Verwandten nach Erfurt gegeben. Professor Baumer soll Wieland eigentlich 1 Jahr lang in der Philosophie perfektionieren, aber Baumer ist ein witziger, satirischer Kopf, der sich längst aus barocken Lehrgebäuden in angemessenere Turmhallen des Geistes gerettet hat. Schonend neugierig besieht er sich den blutjungen Verwandten und erspäht vielleicht sogar den blinkernden Intellekt in jenem. Jedenfalls sei es Fürsorge, sei es Freude an verstörender Bosheit, erhält Wieland vorsichtig den ersten Köder angemessener Nahrung zum Zähnedurchbeißen hin. Er liest ihm ein Privatissimum über den Don Quixote. Nicht unfern, aber nach dem Vorausgeschickten fürchte ich, Wieland hat die Wohltat nicht zu würdigen gewusst. Nichts minder, nichts minder. Er, ganz jungfräulich kalter Seraph, entrüstet sich nur über den abgeschliffenen Weltmann, statt sich bei dem Entfesselungskünstler zu bedanken. Logischerweise wird das Halbkind also in seiner hochmütigen Abwehr noch versteift. Wann kommt denn nun der erste menschliche Zug? Oh, er erfolgt prompt. 1 Jahr später, im Sommer 1750, kehrt er ins Elternhaus zurück und findet dort eine ältere Cousine vor, Sophie Guttermann. Die hat soeben ein 2-jähriges, solides Großverhältnis mit einem reifen italienischen Leibarzt hinter sich gebracht, das allerdings nicht zur beabsichtigten Ehe führte. Von dieser sexuell und intellektuell hochgezüchteten 19-Jährigen, Orchidee in der Jugend, Kartoffelblüte im Alter, wird unser Junge natürlich rettungslos umgeworfen. Und wie alt ist Wieland jetzt? Kaum 17. Sophie entdeckt natürlich unverzüglich die pikant-reinliche Liebe des schwärmerischen Jünglings. Boyish Poet Love, hat Edgar Poe nach dem ätherischsten aller irdischen Gefühle Gefragtes formuliert. Ja, also genau unser vorliegender Fall. Oder wie Wieland es ausdrückt? Wer sich in dem Augenblick, da er die Hand der Geliebten küsst, eine höhere Seligkeit vorstellen kann, der hat nie wahrhaft geliebt. Wie ernst, wie selten diese Liebe seinerseits gemeint war, geht daraus hervor. Nicht, dass sie ihn zum Dichter machte, das ist wohl habituell so, aber daraus, welches Thema Wieland angriff. Während eines Spazierganges mit Sophie, als die vom Landaufenthalt gelangweilte junge Dame seine Ansichten über nichts Minderes als Gott und die Welt kurz zu wissen verlangt, entwirft er ihr den Plan eines umfangreichen Lehrgedichts, die Natur der Dinge. Und was weit mehr ist, er führt es auch in 6 Gesängen aus. Unheimlich und rührend. Es bedarf geringer Prophetengabe, um vorauszusagen, dass er dies sein um 2 Jahre älteres, schönes und geistreiches Mädchen nicht bekam. Natürlich nicht. Nach 4 Monaten eines einzigen Sommerglücks muss Wieland die Universität beziehen. Jahrelang die Kreuz, die Quer studieren. Er kann sich zu nichts Festem entschließen. Am Ende geht er als Hauslehrer in die Schweiz. Warum ausgerechnet dorthin? Das hing eng mit der damaligen deutschen Literatur zusammen. Bodmer war das Zentrum einer großen Schule, der etwas weniger schlechten von den beiden. Klopstock war schon längere Zeit bei ihm gewesen und dessen sämtliche Epigonen, darunter auch Wieland, schlossen sich an. Also geht der begabte junge Mann gleichermaßen nach Zürich. Schön ist Mutter Natur deiner Erfindung Pracht. Ja, ja, ja. Der zu Unrecht berühmte Zürcher See. Na, lassen wir das für heute. Dort also wird Wieland in Bodmers Haus mit offenen Armen empfangen. Und der unangenehme Nestor weiß in seinen Fäden, das neue Talent überaus geschickt als Winkelried einzusetzen. Wieland muss die Wasserflut von Bodmers Noachide in einer gesonderten Schrift heftig rühmen, andererseits Gottsched unnachsichtig bekämpfen. An eigenen Werken entstehen Psalmen und Empfindungen eines Christen, Gesichter von einer Welt unschuldiger Menschen wechseln ab mit Briefen Verstorbener an ihre noch lebenden Freunde. Er ist aggressiv wie der fanatischste Mönch. Hat diese gereizte, leidenschaftliche Tätigkeit lange angehalten? Immerhin einige Jahre. Dann entführt ihn der gute Genius der deutschen Literatur am Gängelbande der Brotarbeit einer Hauslehrerstelle in Bern aus dem unheilvollen Dunstkreise Bodmers. Und er ist unterdessen wie alt geworden? So 3, 24 und... Einen Moment bitte. Ich hätte gern noch etwas Grundsätzliches über seine Körperlichkeit gehört. Einem 2-metrigen Schwergewichtler muss man ja, und sei es in erotischen Dingen, einiges zugutehalten. Über was man bei ihm achselzuckend hinwegsieht, wäre bei einem Schwächling schon Laster. Wieland war ein hagerer kleiner Mann. Nach seinen eigenen Worten von zarter Maschinerie, eine Treibhauspflanze durch Stubenluft und Frauenpflege verzärtelt. Einst hat man mir bei mangelnder Bewegung das Sägen empfohlen, berichtet er. Allein nur einmal habe ich es versucht und dann lange Zeit nicht einmal mehr hören können, dass man säge, ohne zu schaudern. Auch sein Gesicht schien beim ersten Anblick unbedeutend, denn die Augen waren klein und trübe, die Haut blatternarbig. Seine Gebärdung allerdings voll Feuer und für den Philister befremdlich schnell wechselnd. Er dachte und lebte, mit gewöhnlichen Sterblichen verglichen, eben allegro und furioso. Äußerst empfindlich gegen und abhängig von Wetter und Landschaft. Einmal, als er nicht schreiben kann, erklärt er verdrossen, ich dachte es wohl, eben habe ich den Barometer angesehen, er ist noch um keine Linie gestiegen, immer noch 27 Zoll. Da kann mir es mit meiner Arbeit nicht gelingen, ich brauche allerwenigstens 27 Zoll, 6 Linien. Also auch er ein Spiel von jedem Druck der Luft. Aber so interessant und wichtig das Faktum auch ist, das meinte ich mit meiner Frage nicht. Ich wollte vielmehr wissen, wird denn nun ihm, dem doch immerhin leidlich gesunden, unverdorbenen jungen Mann, nicht allmählich unheimlich bei all dem Platonisieren? Mit der Jugendliebe Sophie ist er zerfallen, als ihn eines Tages die Nachricht erreicht, dass die sichere Partie eines Sekretärs vorgezogen hat. Erst macht sich der Arme tatsächlich noch Vorwürfe, dass er sich den Verlust als Strafe Gottes für seine Freigeisterei selbst zugezogen habe. Also ist das nicht schrecklich? Da kann man ja nur den Kopf schütteln. Aber jetzt, verursacht durch die wohltätige Entfernung vom geschäftigen Bodmer und die allgemeine Niedergeschlagenheit, kommt ein sehr wichtiges Interregnum der Abspannung. Zwar er selbst erkennt Nutzen und Wohltat solch wahrhaft schöpferischer Pause zunächst gar nicht, sondern klagt. Ich verschlummere wider meinen Willen einen guten Teil meiner Existenz. Ich fühle, dass mein Leib immer schwächer wird und sowohl meine Augen als auch mein Gehirn sehr oft versagen. Also ein ausgesprochener Heilschlaf. Und dringend notwendig nach den vorausgegangenen Ekstasen. Und allmählich mischen sich auch angenehme Träume in diesen Schlaf. Frauenzimmer erscheinen. Erst eine 44-Jährige, die ihm sehr nahe tritt. Junge Mädchen, dann ein ganzes Serail, alle unter Tarnnamen in seinen Gedichten und Briefen auftretend. Abschließend endlich die Affäre Julie Bondeli. Wollen wir sie auslassen? Wenn sie wichtig ist, bitte nicht. Wichtig ist sie schon, da das Motiv später im Werk wiederkehren wird. Langsam also schiebt sich die Berner Diakonustochter in den Vordergrund. Und schmunzeln können wir sämtliche Stadien verfolgen. Die erste Reaktion. Ein schreckliches Mädchen. Nichts ist der Schnelligkeit ihrer Zunge zu vergleichen, der man mit den Gedanken einfach nicht folgen kann. 3 Wochen später. Sie hat Verdienste, aber sie sagt mir nicht zu. 1 Monat darauf. Die letzten 14 Tage sind die einzigen, die ich hier gelebt habe. Ich war alle Tage bei Jungfer Bondeli. Und nach weiteren 4 Wochen knapp. Ich liebe Julie. Keine ganz ungewöhnliche Entwicklung. War sie sehr hübsch? Das ist es eben. Julie war zwar eine der geistreichsten Frauen, nicht nur ihrer, sondern vielleicht aller Zeiten, aber von einer wahrhaft grauenerregenden Hässlichkeit. Heute noch können Sie in Lafaters berühmter Physiognomik nachschlagen. Sie werden in Ihrem Leben schwerlich einen abschreckenderen Kopf gesehen haben. Also wieder ein extremer Kasus, aber doch immer nur Übergang, oder irre ich mich? Ja, es ist zwar hinreichend kalt formuliert, aber ja. Er wird vom Vater in seine Heimatstadt Biberach zurückberufen. Soeben ist ein Posten dort frei geworden. Wieland erhält ihn, tritt ihn an und wird als vielbeschäftigter Stadtschreiber sogleich in die Kabalen der dortigen Abderiten verwickelt. Ah, da ist der sprichwörtlich gewordene Titel ja endlich. Den wir aber bitte erst noch beiseite lassen wollen. Wichtig ist, dass er auf dem benachbarten Schloss Wachthausen den Grafen Stadion kennenlernt. Bei ihm, dessen Privatsekretär, Herrn de la Roche, und wie sich das alles schickt und findet, auch dessen Frau Sophie, geborene Guttermann. Auch? Die Jugendliebe? Jawohl. Und Wieland gerät rasch in eine ganz wunderliche Stellung zwischen Mann und Frau. Mit dem Mann befreundet er sich ehrlich, und in die Frau verliebt er sich ein zweites Mal. Und so intensiv, dass das bisher brieflich immer noch fortgesetzte Verhältnis zur schweizerischen Julie darunter leidet. Glaub's gern. Die Eifersucht einer hässlichen Philosophin ist zweifellos feinfühlig und spitzfindig. Und der Bruch vollzieht sich umgehend. Hier im glänzenden Wachthausenschen Schlosse nun lernt Wieland die zeitgenössische ausländische Literatur erst eigentlich kennen. Hört, was in Philosophie und Dichtung geschehen ist, von Swift und Fielding an über Voltaire und Rousseau. Schicksalhaft sieht er auf der einen Seite die glänzenden Vertreter der Aufklärung und lernt auf der anderen im Verlauf der städtischen Händel Geist und Intrigen des Pfaffentums ganz genau kennen und verabscheuen. Und das brachte mich Voltairen um vieles näher. Aha, das Pendel schlägt nun also nach der anderen Seite aus. Das ist wohl unvermeidlich. Er wird ja nun langsam 30, hat Welt und Menschen, Berufstätigkeit und Bücher, Männer und Frauen erfahren und will auch wieder selbst produzieren. Aber da kommt er zwangsläufig in die größte Verlegenheit. Er drückt es selbst so aus. Ich fühle nur zu sehr, wie schwierig und fast unmöglich es ist, mit guter Art in diese Unterwelt zurückzukehren, nachdem ich mit Reisen in eine andere debütiert habe, und zu wagen, ein Mensch zu sein, nachdem ich den Seraph und Inspirierten gemacht habe. Wie emaniert sich dieses Menschsein literarisch? Ja, er ist dahin gekommen, Metaphysik als unfruchtbare Träumerei für sich abzulehnen. Dafür sucht er die Verhältnisse des Lebens und der Gesellschaft desto richtiger zu bestimmen. Das Christentum ist ihm nicht mehr unfehlbare Offenbarung, sondern eine brauchbare Sittenlehre unter mehreren anderen. Er hat gelernt, dass Sinnlichkeit und Sittlichkeit ganz gut zusammen bestehen können. Das ist der Geist, den von nun an seine Produkte atmen werden. Ja, da wird er ja nicht schlecht angestoßen sein. Sowohl bei den früheren supernaturalistischen Freunden als den einstigen ihn belächelnden Feinden. Und es geschieht ihm nicht unrecht, wenn jetzt auf ihn, der einst den armen Utz beim Bischof angeschwärzt hatte, die Verdammungsurteile doppelt dicht herniederhageln. Die Zeitungen werfen ihm abwechselnd epikurische Schweinheit vor, Hedonismus und unanständige Erzählungen, unsittsame Situationen, welche kein ehrbarer Mensch, der noch Achtung vor der Sitten habe, billigen könne. Er spotte aller Ehre und Pflicht, und man begnügt sich natürlich nicht mit der rein literarischen Verketzerung, sondern bemüht sich, den christlicherseits zur eigenen Beruhigung scheinbar unerlässlichen Nachweis zu führen, dass ein Nichtgläubiger zwangsläufig auch ein Nichtswürdiger sein müsse. Jetzt sind sogar Sie bitter geworden. Erzählen Sie lieber von seinen Arbeiten. Noch nicht. Lassen Sie uns erst sein Leben zu Ende bringen. Nur wenn man den Boden kennt, aus dem sie erwuchsen, kann man die Pflanzen beurteilen. Natürlich ist die schriftliche Fixierung der Biberacher Mikrohändel nichts für ihn. Und er verwünscht die unseligen Geschäfte, die miserable Art zu sein, auch ausgiebig in Briefen an die Freunde. Noch 1 oder 2 solche Jahre und ich bin unwiederbringlich verloren. Ja, musste diese alberne Brotarbeit denn unbedingt sein? Das ist doch wieder der gleiche Fall wie bei Goethe. Ein fürwitziger Pegasus, der sich freiwillig ins Joch begibt. Das wäre ein neues, weites Feld für Betrachtungen. Begnügen wir uns für heute mit der einfachen Tatsache. Jedenfalls lebt er dort, einsam in einem Hause, dessen weite Gemächer von niemand bewohnt sind als von mir selbst, einer dummen Magd, etlichen alten, mageren Ratzen und einem Gespenst, das uralter Observanzgemäß alle Nacht um 12 Uhr unsichtbar auf einer geheimen Treppe vom Rathause in die Kanzlei herabsteigt. Aber wenn ich auch zuweilen schwermütig werde und mit dem Strumpfband in der Hand mich nach einem tauglichen Nagel umzusehen anfange, so besinne ich mich doch allemal so lange, bis wieder nichts daraus wird. Also höchste Zeit zum Heiraten, zumal er ja jetzt im Brote ist. Aber sehr bezeichnend, wen und wie. Alle Typen hatte er geliebt. Jungfrauen und ältere Witwen, Philosophinnen und Fromme, Preziöse und Graziöse. Eine seltsame Galerie. Nun im 32. Jahre verbindet er sich mit einer mäßig wohlhabenden Augsburger Kaufmannstochter, einem anspruchslosen Mädchen. Und der lebensweise Mann wusste sehr wohl, was er tat. Also seinerseits reine Vernunftehe, nichts von geistiger Gefährtin, Mitarbeiterin und wie die verführerischen dem Künstler äußerst gefährlichen Schlagworte alle heißen. Klein und unauffällig war Frau Dorothea. Und so schüchtern, dass sie ihren Mann aus Verehrung zeitlebens nur mit sie und Herr Hofrat anredete, während er sie natürlich duzte. Hört es, ihr modernen Künstlerfrauen, und spiegelt euch darin. 14 Kinder, von denen 9 am Leben blieben, gebar ihm diese Frau. Gedenken wir auch ihrer nicht ohne Bewegung. Sie wird es mit dem reizbaren, geistig stets in für sie unzugänglichen Welten befindlichen Mann nicht leicht gehabt haben. Wie lange leistet Wieland der Vaterstadt denn solche unbezahlbaren Schreiberdienste? 7 Jahre hindurch. Dann erhält er nunmehr durch seine Schriften bekannter geworden einen Ruf als Ordinarius für Philosophie an der Universität Erfurt. Erst freut er sich idealisch der Gelegenheit direkten Einwirkens auf die Jugend, aber gleich zu Anbeginn erfährt er die Folgen seiner neuerdings so lockeren Schriften. Ein Mitprofessor, der Augustinermönch Jordan, schwärzt ihn durch geheime religiöse Kanäle, etwa den Beichtvater der Kaiserin Maria Theresia, in Wien an. Und Wieland muss einen offiziellen Rüffel nach dem anderen einstecken. Soll er nur schleunigst weg von da? Welches Vehikels bedient sich sein Schicksal diesmal? Ja, er hat unter anderem auch einen Staatsroman geschrieben, den Goldenen Spiegel, in welchem einem mittelschlechten Fürsten das Ideal eines Vollkommenen vorgetragen wird. Natürlich in den Orient verlegt und mit devoten Stellen. Alles Heil kann einem Volk nur von oben kommen. Wichtig wird das Buch für Wieland, weil die regierende Herzogin Mutter von Weimar dadurch auf ihn aufmerksam wird. Sie sucht eben verzweifelt einen geeigneten Erzieher für ihre beiden Prinzen. Und sie bittet die Universität um Überlassung Wielands. Überlassung ist gut. Ja, so steht es in Briefen und Büchern. Man überlässt ihn ihr. Wieland selbst ist auch heilfroh, gelehrt im Kessel treiben und dem ewigen Reden für den Tag zu entkommen. 1772 zieht er, der erste des großen klassischen Kreises, in Weimar ein. Und nun dürfen Sie etwas rascher vorgehen. Diese Titanen sind ja zumindest schattenhaft bekannt genug. Desto besser. Wenn ich auch hervorheben möchte, dass es eine fromme Lüge ist, wenn man dem deutschen Volk rührend zu schildern versucht, wie jene Großen dort in bestem Einvernehmen geistreicher Geselligkeit beisammengelebt hätten. Der Kenner weiß, dass die oft äußerst giftigen Katzbalgereien und Affenstreiche kein Ende nahmen. Und schließlich doch jeder völlig isoliert, mit dem anderen verfeindet oder bestenfalls höchst zweideutig befreundet, in seinem gut schließenden Schneckenhause saß. Ein Beleg mehr für die Widersinnigkeit aller sogenannten Künstlerkolonien. Und in Weimar ist Wieland dann also auch gestorben. Ja, 40 Jahre hat er dort verlebt. Aber eines ist noch wichtig. Im Jahre 1798 kauft er sich in Sehnsucht nach ländlicher Einsamkeit das Gut Osmannstedt, ermöglicht durch einen groß angelegten Pump bei seinem Verleger Göschen. Halt, landschaftlich, da hatte ich vorhin zu fragen versäumt. Dabei ist es ja maßlos wichtig. Welche Art ist seine Landschaft? Was für eine Großumgebung braucht er zum Produzieren? Er erwirbt gerade dieses Gut, weil es in einer bergichten und waldichten Gegend liegt. Das Letztere ist bei mir Conditio sine qua non. Denn ein niedrig liegendes möchte ich nicht geschenkt. Zwar studiert er gleich ökonomische Handbücher und korrespondiert mit Klopstock über Rebenpflanzungen, aber Dichter sind nun einmal leider unpraktische Leute. Er kann das geliebte Osmantium nur 5 Jahre lang halten. Dann muss er froh sein, es ohne Verlust wieder abstoßen zu können. Dennoch, wenn es ihm auch nichts an Geld und Gut eingebracht hat, es hat ihm grüne Ruhe, Lust zur Arbeit, leichte, anregende Sorglichkeiten geschenkt. Noch am Tage des gerührt unwilligen Abschieds sagt er, beim letzten Gang durch die liebgewordenen Pflanzen, »Ich habe diesem Osmanstedt doch viele selige Stunden zu verdanken. Die ersten 2 Jahre war ich im Genusse aller Art. Dieser reinen Natur- und Genussfülle entkeimte die schönste Blüte meines Alters, mein Aristipp, der ohne diesen stillen Selbstgenuss, ohne dieses heitere Land- und Gartenleben nie empfangen und geboren wäre. Er ist mein Liebling.« »Wie, Aristipp? Nie gehört.« »Sehen Sie, und Sie fragen noch, warum ich melancholisch bin?« »Tieg, Blaubart, erster Akt.« »Ich wollte lediglich feststellen, ob Sie ihn folgsam gelesen haben. Aber wieder zu Wieland. Ob er gleich nun schon 70-jährig in die Stadt zurückziehen muss, eines hat er sich vom neuen Besitzer doch noch ausbedungen. Und es ist kein geringes Zeichen, wie er an dem Platze gehangen hat. Er will dort begraben sein. Zusammen mit seiner Frau und Sophie Brentano, einer zärtlich geliebten Enkeltochter seiner Jugendgeliebten, die in seinem Alter, wie Goethe es uns vorsichtig bescheinigt, eine wunderliche Rolle gespielt hat. Und so ist es auch geschehen. Ein dreiseitiger, anspruchsloser Obelisk bezeichnet die Stelle. Nur Daten stehen darauf und die von Wieland selbst vorausschauend entworfene Inschrift »Liebe und Freundschaft umschlang die verwandten Seelen im Leben und ihr Sterbliches deckt dieser gemeinsame Stein.« Ich habe manche Stunde dort gesessen, ganz im Grünen, im schlichten eisernen Gitterkreis. Der Goethe also noch nicht den Gefallen getan hat, als Hufeisen unter den Rossen französischer Husaren zu blinken, wie er Eckermann gegenüber geschmackvoll zu prophezeien anhub. Oh nein. Wenige Meter entfernt unter Büschen fließt die rührend schmale Ilm in einer Auswärtskurve vorbei. Es ist schon eines unserer Nationalheiligtümer, nach dem jeder einmal im Leben wallfahrten sollte, um sein Om Mani Padme Hum zu sagen. Womit wir zwangsläufig bei Wielands literarischer Bedeutung angelangt wären. Aber unterscheiden Sie dabei bitte ganz scharf, was hat er seinerzeit bedeutet und was kann er uns heute noch sein? Zwei ganz verschiedene Dinge, die dem Liebhaber gern durcheinander geraten. Wielands Einfluss auf seine Zeit war außerordentlich groß, so dass er keinem unserer gefeierten Klassiker in dieser Beziehung irgend nachsteht. Der Wald, den man vor lauter Bäume nicht sieht, stammt etwa von ihm. Allerdings las ihn sein Publikum fast nur um seines Witzes, seiner Grazie, seiner Erotika willen. Alles Dinge, die man zumal Leser der gehobenen Gesellschaftsschichten bisher nur an den damals weltbeherrschenden französischen Schriftstellern ähnlich gekannt hatte. Rühmt ja eine Französin, die Frau von Stahl, den Oberon nicht wenig, was ihm in den Augen eines Kenners allerdings allen Wert benehmen könnte. Außerdem erhielt Deutschland durch ihn den idealen Zugang zu den Resultaten der Aufklärung. La Lumière, wollten Sie doch stets sagen. Dank für die Erinnerung. Na, und dann noch eingehende Informationen über alle brennenden Zeitfragen. Wie gierig hat er nicht verfolgt und mit instruktiven Essays kommentiert die Erfindungen der Luftschifffahrt? 1000 Druckseiten widmet er der großen französischen Revolution von 1789, die er durch alle ihre Phasen, die schönen und schrecklichen, getreulich begleitet. Wobei besonders sein sicheres Auge merkwürdig ist, mit dem er in sehr frühem Stadium der Dinge die unvermeidliche Militärdiktatur voraussagte und tatsächlich den Namen des Diktators richtig angab, Napoleon. Eine Tatsache, an die dieser dann, als er 1808 den Alten vor sich kommen ließ, sogleich anknüpfte. Also, wie es schon von Wagner heißt, Gold, Ehre, Ruhm, gesundes, langes Leben. Oh nein, nein. Gewiss, er ist 80 geworden und leidlich bemittelt war er auch. Zumindest hat er nie Hunger oder sonst elementare Notstände gekannt. Ein bedenkliches Manko. Muss man nicht als Mensch, der für viele sprechen soll, dergleichen zutiefst erfahren haben? Einerseits ja. Andererseits also nein. Jetzt erst einmal zu Ruhm und Ehre. Er ist als so ziemlich einziger des Weimarer Zirkels nicht geadelt worden. Und die Orden, die er erhielt, kamen aus Napoleons Hand und der Russen. Und wenn auch die unerhörte Geschmeidigkeit und Vokalharmonie seiner Sprache das passiv rezipierende Leserpublikum berückte, die Kollegen lehnten ihn fast einstimmig ab. Und zwar, wie es leider zumeist der Fall ist, rein vom Inhalt her, aus weltanschaulicher Empfindlichkeit. Können Sie ein paar Beispiele bringen? So viel Sie wollen. Mit Goethe zerfiel er gleich mehrmals und nicht nur mit dem Jungen, à la Götter, Helden und Wieland. Eine derbberechtigte Satire auf Wielands doch immer wieder einmal durchbrechende Unduldsamkeit. Ich dachte, er hätte in dieser Hinsicht doch wirklich gelernt, großzügig zu sein. Ja, das schon, aber er warnte oft vor einem Abgleiten seiner Richtung in physiologisch kalte Pornografie. Und nicht ohne Grund musste er sich wehren, wenn ihm etwa der Verfasser der Gedichte im Geschmack des Grecour, des unzüchtigsten Buches der ganzen deutschen Literatur, wie Griesebach es nennt, ihm seine Kiesewetterverse mit einem Salve confrater öffentlich zueignete. Allerdings konnte er sich dabei auch böse vergreifen. So, wenn er dem jungen genialen Heinse ausgelassenste Geilheit und Unflätereien vorwarf, worauf dieser ihm dann und sehr richtig eine angemessene Abfuhr erteilte. Aber vor allem die sukzessiven Gruppen unserer Literatur stellten sich ausnahmslos gegen ihn. Die Hainbündler, trotzig die Hüte auf sämtlichen Köpfen, benutzten bei ihren Zusammenkünften grundsätzlich seine Bücher als Fidibus. Wehrte er sich oder ließ er die Widersacher kläffen? Och, er führte, wo es Not hat, schon eine recht spitze Feder. Seine Bunkliade, wo er einen Roman Nikolais absticht, ist ein Meisterstück gelehrter Injurie und kann sich durchaus Lessings Vademecum an die Seite stellen. Claudius hat privat und öffentlich stets tiefen Widerwillen gegen ihn geäußert, was Wieland damit vergalt, dass er den finanziell Schwerkämpfenden zur Mitarbeit an seinem berühmten, gutzahlenden deutschen Merkur einlud. Aber auch als dann die Romantik aufkam, fiel man über ihn her, warf ihm Plagiate vor und Ehrfurchtslosigkeit vor dem heiligen Dunkel, wie die Schlegels es wollten. Je nun, umgekehrt, wo ist die Ehrerbietung des Dunkels vor dem heiligen Licht? Nun immerhin, sie hatten, wenn auch arg von der Seite, den entscheidenden Punkt getroffen. Allerdings hätten sie Wieland nicht attackieren, sondern ihn zum Anlass einer bedeutenden, verallgemeinernden Feststellung nehmen sollen. Nämlich welcher? Doch wie es von Natur aus gefühlsbetonte Menschen gibt, so gibt es, obwohl wesentlich seltener, auch reine Intellektuelle. Wir wollen jetzt an diesen Tatbestand keine erbaulichen Betrachtungen knüpfen, höchstens die eine, dass dank vor allem der technischen Entwicklung der letztere Typ bei uns ständig im Zunehmen begriffen ist. Und gleichzeitig beginnt sich die Kunst in solcher Richtung zu bewegen. Was ich begrüße. Denn bisher ist es ja leider ausschließlich Mode gewesen, nur den geistig Armen als der Herstellung von Kunstwerken für fähig zu erachten. Was sage ich Herstellung? Magie heißt es ja in jenen dämmerigen Kreisen. Inspiration, Mundstück Gottes sein. Es ist wahrlich einmal an der Zeit, den Geist zu seinem Recht kommen zu lassen. Ja, und eben hierfür ist Wieland ein glänzender Beleg. Sein Held ist durchweg der Intellektuelle, der hochgebildete Einzelne, ausgesprochen diesseitig. Ablehnung, bestenfalls ephemeristische Begutachtung jeglichen Unendlichkeitsfimmels. Politisch und soziologisch hochinteressiert, aber vorsichtig in der aktiven Einmischung. Alles überragen gesellschaftsphilosophische und künstlerische, präziser literarische Probleme. Und seine Spannweite ist hier überaus groß. Er kennt alle Spielarten des Intellektuellen, den nasenhaft frechen Literasten, den ehrlich überarbeiteten Wortkünstler. Vom Schwärmer Peregrinus Proteus an über den großen, unverächtlichen Christusgegner und Konkurrenten Apollonius von Tyana bis zum Weltmann Aristipp und dem rebellischen zur Emigration gezwungenen Höhlenliteraten Diagoras von Melos. Freundschaft gibt es, ja, aber eigentlich nur vom Kopfe her. Dafür ist ein weiteres Zentralproblem die Liebe. Und wie sieht seine Frau aus? Das heißt, der Typ, der sich, wohl bei jedem Schriftsteller, in alle seine Bücher eindringt. Auch das ist ganz bezeichnend. Wenn sich etwa Jean-Paul die hinfällig weiße Jungfrau Lilie erwählt, die vor Feinsinnigkeit zu erblinden versteht, so ist es bei Wieland die hochgewachsene, schlanke Hetäre. Sehr klug, sehr hübsch, sehr sachlich, sehr selbstständig. Ideal für Tisch und Bett, aber natürlich nicht zum Heiraten. Schauspielerinnenhaft verständnisvoll, was aber eben an dieser Stelle ins Morbide umschlagen kann. So gehen sie durch seine Werke. Die unvergessliche Dioklea oder Lais. Da hätten wir also den Intellektuellen und seine ebenbürtige Partnerin als Helden. Was ist die Staffage? Statisten und Landschaft? Bei der kleineren Gruppe ist es Kulisse und Maschinerie der Feenmärchen im Stil Ariostos und Bojardos. Auch die gleiche karnevalistisch tausend- und einnächtige Bevölkerung. Bezeichnend für Wieland seine Schlösser. Immer wieder gerät der Held durch prunkvolle, meist verdächtig offenstehende Portale, geöffnet vielleicht von Händen, die seit Jahrhunderten im Grabe liegen, in hohe, hallende Säle, labyrinthische Zimmerfluchten, kostbar golden eingerichtet, glänzend und einsam. Schiller bestätigt es in einem Brief an seinen Dresdner Freund Körner. Wieland hat eine gar sonderbare Neigung, um Fürsten zu wohnen. Seine Tochter und Reinhold versicherten mir... Seine Tochter und Reinhold versicherten mir, dass dies vorzüglich der Pracht der Möblierung zuzuschreiben sei, die er in ihren Zimmern finde. Dafür hat er eine ganz besondere Schwäche. Ein äußerst interessanter Zug, der Labyrinthkomplex in Reinkultur. Und leer müssen die Zimmerfluchten sein, also gefährlich bevölkerbar. Demnach wäre also hier seine schwache Stelle. Hier setzt die Nabelschnur an, die ihn mit dem unterbewusst Traumhaften verbindet. Mhm. Aber Sie sagten, das wäre erst die kleinere Gruppe. Wo ist der bedeutendere Teil von Wielands Werken räumlich angesiedelt? Südlich, südlich. Tempel und weiße Häuser in einer stereotyp mediterranen Landschaft. Immer ist klares Wetter, eine starke Sonne, ein wenig individueller Mond, also kein dämonisch mitspielendes Himmelswesen, sondern simple Nachtleuchte. Haine, also keine verdächtig wirren Wälder, alles fast ohne Schatten. Hauptlokalität Griechenland und die umliegenden Ortschaften. Ein äußerst wichtiges Griechenbild nebenbei. Weder apollinisch noch dionysisch, sondern ich wähle den Titel seines eigenen Hauptwerkes aristippisch, ein Standpunkt, den außer ihm nie wieder jemand eingenommen hat. Das Ganze belebt scheinbar nur von Literaten und listigen Domestiken. Das Volk, dessen Arbeit, dessen Sorgen und Gebärden sind Wieland unbekannt und auch uninteressant gewesen. Obwohl er Volksversammlungen und Aufläufe wiederum trefflich zu schildern weiß, eben wenn das Einzelwesen verschwindet und die bekannte Hydra erscheint, die dann allerdings auch für den Intellektuellen wichtig, meist bedrohlich wird. Lassen Sie mich zusammenfassen. Religiös also völlig indifferent. Politisch reiner Betrachter, bestenfalls vorsichtiger Kommentator. In der Philosophie nicht nur Kant, sondern überhaupt jeder Metaphysik abholt. Ein blitzender Intellekt, der mit verwegen geballten Worten manchmal steife Ideale umkegelt, im Praktischen jedoch katastrophenfeindlich ist. Der typisch geistig allem, körperlich wenigem gewachsene Homo sapiens. Na, soweit gut und recht. Ich frage aber, was hat er sprachlich geleistet? Was kann er heute noch dem guten Leser sein? Und was, wie Sie andeuteten, dem aktiv Schreibenden? Vom Klang seiner Sprache will ich Ihnen eine kurze Probe geben. Obwohl es ausgesprochen unfair ist, ein Werk von 54 Bänden an einer knappen Stelle demonstrieren zu wollen. Aber hören Sie. Schon hatten morgens früh, beim festlichen Gelärm der Glocken, scharenweis die Bürger von Palerm an St. Kathrinens Tag zur Mette sich versammelt. Die Glocken hatten ausgebammelt, vorüber war der Zug mit Kreuz und Fahn, und Priester stimmten schon der Heiligen zu Ehren, mit reichen Stolen angetan, an wohlberäucherten Altären, ihr Dominus vobiscum schnarrend an, als Sinibald, ein junger Pflastertreter aus Tankreds edlem Blut, sonst nicht der größte Beter, an Guidos Arm in seinem Sonntagsstaat von Neugier angelockt mit in die Kirche trat. Man merkte wenigstens an seiner Weltkindsmiene, ihn ziehe nicht die heilige Kathrine, wie schön sie auch von einer Staffi-Hand in einem Kranz von goldenen Engelsköpfen am Hochaltar in Lebensgröße stand. Wiewohl die Kunst in ihm sonst einen Gönner fand, jetzt schien er wenig Lust, aus Taffis Werk zu schöpfen. So sehr beschäftigte die schönere Natur den Kennerblick, der hier sich gern verwirrte und gleich dem Schmetterling auf einer Blumenflur um 100 fromme Schöne irrte, die sitzend oder auf den Knien ihn wechselweis unwissend an sich ziehen. Denn jede schien allein die Sorge zu beseelen, an ihrem Rosenkranz sich nicht zu überzählen. Von ungefähr, doch ist von ungefähr in Narrenschädeln selbst wohl jemals was geschehen, sogar wenn wir am irrsten gehen, führt eine Wolkenhand uns ungesehen einher. Indem er also, nicht von ungefähr, im Kreuzgang irrt, fällt eine starke Helle aus einer schimmernden Kapelle ihm ins Gesicht, wohin der Zulauf größer war als anderswo, weil hier, dem Christenvolk zur Freude, die Heilige des Tags in ihrem reichsten Kleide mit goldener Krone auf ihrem flächsten Haar, von Perlen schwer und funkelnd von Geschmeide, im Galastaat zu sehen und heute gnädig war. Der Jüngling geht hinein, tritt nahe zum Altar und wird, indem er sich nach neuer Augenweide herumsieht, im Gedräng der andachtsvollen Schar, in einem offenen Betstuhl kniend, bei eines Wachsstocks Schein ein schönes Kind gewahr. Den Engeln Guidos gleich von lauter Himmel glühend, lag sie auf ihren Knien, durch schönen Hände paar emporgefaltet, da. Die großen blauen Augen zu ihrer Heiligen entzückt und angelweit geöffnet, um in frommer Kindlichkeit die Gnaden dieses Tags auf einmal einzusaugen. Wiewohl ein dünner Flor ihr liebliches Gesicht, den Lilienhals und selbst die schönen Hände deckte, so schien doch alles, was er nicht verhüllte oder doch verräterisch nur versteckte, von einer Schönheit, die so wenig als das Licht sich selbst verbergen kann. Aus jedem Zuge sprach das zarteste Gefühl, Von künftigen Küssen schien ihr kleiner Mund zu schwellen und stets verriet der Gase leichtes Spiel des jungen Busens sanfte Wellen. Von alledem sah unser Jüngling nichts. Und wenn im Glanz der reinsten Feuersphäre von tausend Engelchen des Lichts umschwommen, wie in einem Flammenmeere, den Mond zu ihrem Fuß, ums Haupt den Sternenkranz, die Mutter Gottes selbst vor ihm erschienen wäre, ihn hätte kaum mit allem ihrem Glanz die himmlische Erscheinung mehr geblendet, als bloß von eines Wachsstocks mattem Licht beleuchtet, ihm dies irdische Gesicht Besonnenheit und Selbstgefühl entwendet. Er stand wie einer, der nicht hörte und nicht sah, bezaubert und vergeistert da. Und ob er gleich aus tausend Augen schaute, mit jedem Blick sie ganz in sich hineinzuziehen, dann wieder ganz in sie sich einzusenken schien und kaum zu atmen sich getraute, so hätte er doch, wenn's auch sein Leben galt, von ihrer Bildung und Gestalt in seinem Taumel nichts Genaues sagen können. Und oh, des Wunderwerks der schönen Sympathie! Kaum glitschte, ohne dass sie wusste, warum, ihr warmer Blick von St. Kathrinen ab und tauchte, weil er doch auf etwas tauchen musste, auf Sinibald, der wie von Merlins Stab versteinert, nur durchs Feuer seiner Blicke ein Zeichen, dass er lebe, gab, so zog sie diesen Blick so hastig schnell zurücke, so schnell und so beschämungsvoll, als hätte sie gesehen, was man nicht sehen soll. Ihr reizendes Gesicht von Andacht sanft durchglüht, wird plötzlich lilienweiß und lodert gleich geschwind noch röter auf. Ein Stich scheint ihr durchs Herz zu fahren, doch ein so süßer Stich. Das gute, fromme Kind, dem nie in ganzen 16 Jahren dergleichen widerfuhr, ist für die Ursach blind und denkt, was kann mir das bedeuten? Ein heimlicher Instinkt scheint gleichwohl sie zu leiten und ungewarnt von ihrer Schützerin blickt sie errötend wieder hin und heilt den ersten Stich sogleich mit einem zweiten. Bei allem Taumel seiner Sinnen lässt Sinibald, der sie so brünstiglich, als wäre an ihr ein Ablass zu gewinnen, betrachtet, keinen Blick entrinnen, der sich von ihr zu ihm hinüberschlich, und da zur Linderung seines Schmerzes die Augensprache hier das einzige Mittel war, so stellt er ihr die Triebe seines Herzens so nachdrucksvoll in dieser Sprache dar, dass sie, wiewohl darin noch gänzlich unerfahren, doch schnell Kraft einer wunderbaren geheimen Deutungskunst so viel davon verstand, zu fühlen, dass sie ihn nicht merken lassen dürfe, wie angenehm sie seine Sprache fand. Ein strenger Blick, ihr schien's zum wenigsten, sie werfe den strengsten, der ihr möglich war, ihm zu, setzt nun ihr kleines Herz in eine kurze Ruhe. Und aller ferneren Zerstreuung zu entgehen, fängt sie mit Eifer an, den Rosenkranz zu drehen. »Gewiss, es ist mir nicht, wie es soll«, spricht sie zu sich, bestürzt und unruhvoll, »ich werde doch nicht etwa gar erkranken. So laulich, so zerstreut, von weltlichen Gedanken so angefochten und gepresst, so, dass ich selbst nicht weiß, war ich in meinem Leben an keinem St. Kathrinenfest. Die Heilige möge es mir vergeben.« Zu ihrem großen Trost entlässt in diesem Augenblick das Ite Missa Est für dieses Mal die sämtlichen Verwandten der Brüderschaft, die St. Kathrinens Fest zu Ehren hier ihr Wachs verbrannten. Unruhig lief nach ihrem unbekannten Rosinens Auge hin und her und fand ihn nicht. Er war auf einmal weggeschwunden. Ihn hatte kurz zuvor ein alter Zeiselbär von einem Oheim aufgefunden. Rosine, die vielleicht der Möglichkeit zulieb, den Flüchtling irgend aufzuspähen, von allem Volk beinahe die Letzte blieb, wiewohl aus bloßem Rachetrieb, wenn sie ihn fände, stracks sich von ihm wegzudrehen, muß, da der Küster schon mit seinen Schlüsseln klirrt, doch endlich ernst und stumm und in sich selbst verirrt, mit ihrer Magd nach Hause gehen. Es war die Magd, die sich Frau Klare nannte, die Amme erst, hernach die Gouvernante, nun da das Fräulein einem Mann entgegenreift und selbst ihr Halstuch stecken kann, geheimer Herzensrat der reizenden Infante. Ein gutes, flinkes, rundes Weib, von Kopfe leicht, doch etwas schwer von Leib. Kurz, wo Rosine ging, da watschelte Frau Klare mit ihrem Rosenkranz am Gürtel hinterdrein. Der junge Herr im langen gelben Haare und goldenen Wams der heute linke Hand am zweiten Pfeiler vom Altare, die ganze Messe durch ihr gegenüberstand, war ihrem Scharfblick nicht entgangen. Sie hatte, wie ihr deucht, sogar verschiedene Blicke aufgefangen, wobei ihr Herz nicht ohne Argwohn war. Rosinens vorgebogener Hals und unruhvoller Blick, als nach gesungener Messe der junge Herr auf einmal in der Presse verloren ging, war Claren ebenfalls nicht unbemerkt und unglossiert geblieben. Doch tat sie nicht, als ob sie was gesehen. Und während dem Nachhausegehen sprach keine, nicht ein Wort. Wiewohl sie vor Verlangen zu fragen dürsteten, weil jede anzufangen und ihren Vorwitz zu gestehen sich schämte. Sahst du ihn an meinen Augen hangen? Wer war's? Wie nennt er sich? Begreifst du einen Grund, warum er ohne Gruß so schnell davongegangen? Dies schien Rosinens Blick, dies schien ihr Rosenmund, der immer halb zum Fragen offen stund und immer schwieg, die Amme stets zu fragen. Und, oh, was hätte diese nicht zu sagen, verböt es nicht der Tante Gegenwart. Der Tante, die aus Mangel guter Säfte, lebendig tot für alle Weltgeschäfte, indessen sie der Mittagstafel hart im Sorgenstuhl zur Schonung ihrer Kräfte begraben liegt und Litaneien schnarrt. Kathrinentag, der sonst im ganzen Jahr von Alters her der kürzesten einer war, wird wie ein schönes Kind, das mit dem nächsten Lenzen erst 16 zählt, durch einen solchen Zwang bei solchem Zeitvertreib nun freilich mächtig lang. Zusehends wird auch ihr Gesichtchen länger und von erstickter Seufzer drang das knappe Mieder immer enger. Es war, ich weiß nicht was, das einem seltsam bang und schwer macht in der Luft. Bei Tische war auch nichts, wie es soll. Die Makaroni kalt, das Frikassee ein ekelhaft Gemische, das Rebhuhn zäh und die Oliven alt. Des Abends, wie dem trägen Stundenglase der Sand entschlüpfte, nahm das Übel sichtbar zu. »Was ist dem Mädchen?« fragt die alte taube Base. »Was fehlt dir, Kind?« »Ein greulich Kopfweh«, spricht das Fräulein. »Armes Ding, so nimm das kleine Licht und geh und lege dich zu Bette. Frau Klara soll so lange bei dir sein, bis du entschläfst. Das sind die Früchte von der Mette. Du weißt, ich gab nicht gern den Willen drein. Frau Klara, führe sie das liebe Kind zu Bette und geb ihr 70 von meinen Tropfen ein.« Dies war es just, die Tropfen ausgenommen, was beiden fehlt. Der Rat kann nicht erwünschter kommen. Das Fräulein ist mit Klaren kaum allein, so fühlt sie sich schon weniger beklommen. Man zieht sich aus, die Amme präludiert. Der Zwang wird mit dem Mieder aufgeschnürt, das Herz kriegt Luft, die Schüchternheit verschwindet, und wie man erst den rechten Faden findet, wird ohne Schlaf beinahe die halbe Nacht mit süßem Plaudern hingebracht. Von wem? Als von dem Herrn im langen gelben Haar und goldenen Wams, der heute linke Hand am zweiten Pfeiler vom Altare die Messe durch ihr gegenüberstand. Frau Klara kennt ihn gut. Er ist ein Herr von Stand und reich dabei, und Guido ist sein Name. Und dass der Mann für ihre junge Dame bis an den Hals in Liebe steckt, hat sie beim ersten Blick entdeckt. Vieh, lispelt ganz in Glut das Fräulein, solche Dinge zu sagen. Dein Geplauder treibt mir alles Blut wie Feuer in die Wangen. Ei, ei, mein Schatz, was Arges sagt dich dann? Wer wird von einem Wort auch gleich so Feuer fangen? Der Mädchen innerstes Verlangen, wie fromm sie sind, ist doch zuletzt ein Mann. Was hat sich's da zu schämen und zu prangen? Die Ehen werden ja im Himmel selbst gemacht. Und ist der Tag erst aufgegangen, so folgt dem Tag natürlich eine Nacht. Doch eine Nacht, worin wir nichts versäumen, wird billiger verschlafen als verwacht. Drum, trautes Kind, für heute gute Nacht und lass sie sich was Angenehmes träumen. Ob diesen Wunsch Rosine wahrgemacht, ist unbekannt. Von Sinibald hingegen sagt die Legend, er habe ihretwegen, sobald er seinen Ohm vom Halse sich geschafft, den ganzen Tag verwandt, bei Nebel, Duft und Regen die Straßen auf- und abzufegen, und wo ein Haus Vermutung zu erregen und halbweg würdig schien, solch einen Schatz zu hegen, hab er beinahe sich blind und steif gegafft, ob seiner hungernden Begierde ein günstig Fenster nicht sich endlich öffnen würde. Und da zuletzt bei später Tageszeit der Angelus ihm laut ins Ohr geschlagen, hab er erschöpft vor Müdigkeit mit schwerem Haupt und leerem Magen sich heimgeschleppt, auf einen samtnen Schragen sich hingestürzt, nach Ruh für seine Herzenswunden zum Himmel aufgeschaut und leider nichts gefunden. Doch sparet immer noch, ihr Mädchen, von Gefühl die Träne, die bereits in eurem Auge zittert, für jemand auf, der Mitleids mehr bedarf. Der Schlangebiss ist wahrlich nicht so scharf, die man mit Lust im Busen hegt und füttert. Der Sinibald, der dort verzweiflungsvoll vom Schragen in den Stuhl, vom Lehnstuhl auf den Schragen sich wirft, nicht schlafen kann, sein Schicksal anzuklagen nicht müde wird, ist zwar ein wenig toll, allein sein Übel macht ihm allzu viel Behagen, als dass er euch im Mindesten dauern soll. Ihr denket, eine Nacht von 14 langen Stunden, worin kein Schlaf in seine Augen kam, sei eine schlimme Nacht. Er hab in seinem Gram sie ganz gewiss unendlich lang gefunden. Nichts weniger. Sie flog mit ihren 14 Stunden ihm wie ein Traum vorbei. Ein Mensch, der in der Schwärmerei des Liebeswahnsinns einen Stollen an seinem Bett umarmt und heilig glaubt, er sei an seiner Göttin liebevollen milchweißen Busen, wie die schöne Galatee an Azis-Hals in Wonne hingequollen, begehrt wohl nicht, dass wir mit seinem Weh noch großes Mitleid tragen sollen. Er spricht mit ihr von seiner Glut so frei als mit sich selbst. Er glaubt sogar zu sehen, dass sie nicht ungerührt bei seinem Leiden sei. Ihr redend Auge scheint ihm etwas zu gestehen, und wenn sie es errötend wegzudrehen versuchen will, mit unsichtbarer Hand ein Amor es auf ihn zurückzudrehen. So nährt die Fantasie den süßen Liebesbrand. Und wenn dann auch, sobald ihr Zauberband von seiner Stirne fällt, das holde Luftbild wieder zu nichts zerfließt, so lässt im stillen Mondschein die Panazee für alle Seelenpein die Hoffnung sich auf seinen Busen nieder und webt ihn unvermerkt in neue Träume ein. Ich empfehle Ihnen das ganze prächtige Stück Clelia und Sinibald oder die Bevölkerung von Lampedusa nachzulesen. Dazu die Verwandten Idris und Zenide, den neuen Amadis, natürlich auch den berühmten Oberon, obwohl Clelia und Sinibald formal gelungener ist. Hörte sich gar nicht so übel an. Ist seine Prosa auch so, ich möchte sagen, so nervös? Sie haben fast das richtige Wort gefunden. Natürlich ist Wieland nervös, wie nur je ein Intellektueller. Zappelig im Kaffeerausch, Alkohol trank er nie. Aber eben das, zusammen mit einem blitzartig arbeitenden Gehirn, dessen Gangliensystem ein Netz nicht von Einbahnstraßen, sondern von Autobahnen war, ergibt dann das Feuerpulver seiner Prosa, die nur dem oberflächlichen Leser weitschweifig erscheinen kann, einem, der die vielen oft raffiniert getarnten literarischen und historischen Anspielungen nicht zu würdigen versteht. Man muss viel wissen, selbst intellektueller sein, um Wieland genießen zu können. Hat sich diese Nervosität nicht etwa in einer Flüchtigkeit im Arbeiten ausgewirkt? Oh, keineswegs. Ich sagte schon, Wieland war exemplarisch fleißig. Nie wacht er müde zu bessern, zu ergänzen, umzubilden. Die meisten seiner Werke schrieb er mehrmals ganz ab und um. Mit der Hand, vergessen Sie das nie. So allein den Oberon 4-mal. Von dem gleichen Stück bekennt er einmal: Ich habe dritte halb Tage über einer einzigen Stelle zugebracht, wo im Grunde die Sache auf einem einzigen Worte, das ich brauchte und nicht finden konnte, beruhte. Ich drehte und wandte das Ding und mein Gehirn nach allen Seiten, weil ich natürlicherweise gern die nämliche bestimmte Vision, welche vor meiner Stirn schwebte, auch vor die Stirn meiner Leser bringen möchte und dazu oft von einem einzigen Zuge oder Reflex alles abhängt. Der alte Goethe wusste sehr wohl, warum er schrieb: Es ist nicht zu viel gesagt, wenn wir behaupten, dass ein verständiger, fleißiger Literator allein aus den stufenweisen Korrekturen dieses unermüdet zum besten arbeitenden Schriftstellers die ganze Lehre des Geschmacks würde entwickeln können. Alle Achtung. Wieso hatte er aber so viel Zeit? Ich denke, er war zumindest im Anfang Prinzenerzieher. Das wurde sehr schnell eine reine Sinekure. So schnell freundete er sich mit der Herzogin Amalia an, dass er mit ihr sogar den Aristophanes las. Hörerinnen mögen sich von einem intimen Freunde erklären lassen, was das heißen will. Außerdem lebte er ziemlich abgeschlossen, ganz auf das Werk konzentriert. So intensiv, dass er auch bei Unterhaltungen an wenig anderes zu denken vermochte. Deswegen wirft Schiller ihm Eitelkeit und Eigenliebe vor. Oder der junge Leisewitz, als Hainbund-Mitglied ihm ohne dies abgeneigt, schreibt seiner Braut: Ich bin ein paar Stunden bei Wieland gewesen, mag ihn aber nicht weiter kennen. Einen so elenden Mann von so großen Talenten habe ich noch nicht gesehen. Man würde eurem Geschlecht Unrecht tun, wenn man seine Eitelkeit weibisch nennte. Sie ist mehr als kindisch. Er hat nur zwei Gegenstände, von denen er spricht. Das ist er und Wieland. Nicht unwitzig, aber doch wohl erbärmlich falsch gefolgert. Es ist doch weiter nichts als die häufig auftretende Werksbesessenheit. Natürlich. Und man vergesse doch ja nie, dass man den Dichter eigentlich nur im Zustand der Erschöpfung kennenlernt. Im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte pflegt er nämlich an Büchern zu arbeiten. Es ist, wiederhole ich, der in Stunden der Abgespanntheit nur zu begreifliche Wunsch, durch die Injektion des Lobes immer wieder versichert zu werden, dass die grausam entsagungsvolle Arbeit nicht umsonst ist. Diese vielberufene Effekthascherei ist so wenig Eitelkeit, dass sie viel mehr rührend wirken sollte. Ja, hat er sich denn um niemand anderes als sich selbst gekümmert? Verständlich wäre es, wenn auch betrüblich für uns gewöhnliche Erdenbürger. Und in gewissem Sinne natürlich unmenschlich. Er war so wenig unmenschlich, dass er mit Recht von sich sagen konnte, alles, was Menschen angeht, betrachte ich als meine Angelegenheit und kann mich schrecklich über ein Unrecht ereifern, das vor 3000 Jahren einem Betteljungen zu Babylon geschehen ist. Und dass er, anstatt in Gesellschaft Komplimente zu drechseln, sich lieber einschloss und Wortkunstwerke herstellte, über die sich seit Jahrhunderten schon die Besten freuen. Dafür wollen wir ihm lieber danken, als uns darüber ereifern. Außerdem vernachlässigte er die heranwachsende Generation keineswegs. Zu wem flüchtete die Malerin Caroline Bardua in den Keller, als die Franzosen in Weimar einrückten? Wie hat er nicht durch Wort und Tat den trotzigen Säume protegiert, ihn, der doch wahrlich Europens übertünchte Höflichkeit nicht kannte? Und wie aufmerksam und klug er die allerneueste Literatur sogar in Stato Nascendi verfolgte, mag diese Anekdote belegen. In großer Weimarer Gesellschaft stand einer mürrisch und einsam in der Fensternische. Die jungen Damen kicherten, die alten Herren mokierten sich über ihn. Da griff der 80-jährige Wieland ein. »Lasst mir den ungehudelt«, riet er. »Der wächst uns noch einmal allen über den Kopf.« »Und jener hieß?« »Arthur Schopenhauer.« Ja, der alte Wieland wusste schon, was gut war. Lassen wir jetzt aber die literarisch völlig insignifikanten Menschlichkeiten beiseite. Sie deuteten an, dass Sie das Wichtigste erst gestreift hätten. Darf ich fragen... Lassen Sie mich noch einer für Deutschland sehr wichtigen Arbeit Erwähnung tun. Er war der Erste, der 22 Stücke Shakespeares in Übersetzung vorlegte. Allerdings mit der einen Ausnahme des Sommernachtstraums in Prosa. Aber mit Anmerkungen und als Vorarbeit immer schätzbar. Wie? Hat auch er, wie so viele unserer armen Großen, ums liebe Brot übersetzen müssen? Nein, er konnte sich seine Lieblinge aussuchen und behaglich sorgfältig an die Arbeit gehen, ohne bei jeder Zeile die Schinderei zu verfluchen oder einen elenden Termin einhalten zu müssen. Er hat sich den Cicero in aller Ruhe vornehmen können, vor allem aber seinen Liebling Lucianos, bei dessen Übertragung ihm nach eigenem Geständnis der Glaube an Seelenwanderung bis zur Täuschung wuchs. Alles schön und gut, aber durch so viel Neues fast schon geistig aufgebraucht, warte ich immer noch auf Ihr Wichtigstes, obwohl ich selbstverständlich begreife, dass Sie sich das Bedeutendste bis zum Schluss aufgespart haben. Aber jetzt lassen Sie das Schwert bitte fallen. Ich schlage willig den Zopf nach vorn. Aber Sie wollen doch nichts weniger als dekapitiert werden. Im Gegenteil, neue Erkenntnisse bieten sich an. Ja, bieten Sie, bieten Sie. Also, Wieland sah gerade zu seiner Zeit den Missbrauch der Prosaformen überhand nehmen. Und was die Sache noch gefährlicher machte, in verführerischsten Beispielen. Da erschien etwa ein Werther, ein geniales Werk, das sich als Briefroman deklarierte, was man lediglich daran merkt, dass ab und zu ein lieber Freund apostrophiert wird, den man ansonsten nicht im geringsten näher kennenlernt. Dabei ist es doch gerade das primitivste Kennzeichen eines Briefwechsels, dass sich zumindest zwei, wenn nicht gar mehrere gleichwertige Individualitäten in ihren Devisen Erlebnisreihen entfalten sollen. Der Werther ist ein Tagebuch, ganz simpel. Oder der Reise- und Entwicklungsroman des Wilhelm Meister. Wie grimmig hat es Wieland nicht betont, dass dergleichen nichts anderes ist als die Entschuldigung für einen mangelnden Plan. Für Goethe ist die Prosa nie ein Konstruktionsproblem gewesen, sondern breites Sammelbecken für heterogenste, bei längst verschollenen Anlässen entstandene Aufzeichnungen. Wo die Handlung stockt, werden einfach alte, vor 20 Jahren geschriebene Novellen aufgeklebt, Gelegenheitsgedichte untergebracht, Aphorismensammlungen eingeschoben. Ja, das ist wahr, das hat mich auch immer gestört. Dieses Missverhältnis zwischen den vielen schönen Stellen und ihrer rumpelkistenhaften Unordnung. Wieland nun ist, darauf wollen Sie ja vermutlich hinaus, das gerade Gegenteil. Wir wollen kurz, aber systematisch vorgehen. So wie für jeden von uns seine Welt in Subjekt und Objekt zerfällt, in Inneres und Äußeres erleben. so wollen wir auch hinsichtlich der Abbildung dieser Erlebnisbereiche durch Prosaformen gleich zwei große Gruppen unterscheiden. Die erste, innere, versucht die möglichst genaue Wiedergabe von Gehirnvorgängen vermittels besonderer Anordnung von Prosaelementen. Mir wird von alledem so dumm. Na, rasch ein Beispiel. Joyces vielberufener innerer Monolog versucht die Wiedergabe unseres zäh dahin quirlenden Gedankenstromes. Ah, so, das meinen Sie. Ja, natürlich. Aber wieso ist das eine ganze Gruppe von inneren Ereignissen? Je nun, da gibt es so manchen klar unterschiedenen Spezialfall. Den Traum etwa. Oder den Vorgang des Sich-Erinnerns. Die alle wenig mit dem durchaus mythisch orientierten Dahindenken von Joyce zu tun haben. Aber gehen wir zur zweiten großen Gruppe über, die eigentlich die historisch erste ist. Den Nachbildungen gesellschaftlicher Gepflogenheiten. Denn der Mensch findet und erkennt sich, ob in seiner prähistorischen oder individuellen Entwicklung betrachtet, zuerst einmal als Gruppenwesen, ehe er zum Nachdenken über sich selbst gelangt. Und da Wieland, ich erwähnte es bereits, dahin gekommen ist, kein wichtigeres Anliegen zu kennen, als die gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen zueinander zu untersuchen, so hat er alle seine Kräfte in bewusster Beschränkung nur dieser zweiten Gruppe gewidmet. Geben Sie lieber wieder Beispiele. Ich bitte euch, Freund, es tief in der Nacht. Sie werden mich sogleich verstehen. Der Erzähler im lauschenden Hörerkreis. Abends am Lagerfeuer des Neandertalers oder in der Spinnstube beim Lichten. Nimmt vorweg die Prosaformen von Anekdote, Märchen, Erzählung, Novelle, Roman. Zugegeben. Also beginnt auch Wieland zunächst einmal damit. Der steifgliedrige, didaktische, weit überschätzte Agathon ist noch ganz alte Schule. Dann allerdings beginnt er sogleich aufs Charmanteste zu variieren. Der Don Silvio und der Danishment sind schon temperamentvollster Stilkünste übervoll, von deren entzückenden Tempi jeder Moderne lernen könnte. Manchmal zerlegt er die Handlung ins anekdotisch Zersprochene. Die unvergänglichen Abderiten krähen und dahlen ihren Stadtstaat voll. Und Schach Gebal setzt seine Wahrheit der Dichtung des Goldenen Spiegels entgegen. Damit sind aber die gesellschaftlichen Relationen des Menschen keineswegs erschöpft. Die elementarste Art der Mitteilung ist das Gespräch. Betrachten Sie es zunächst als Mittel der Kommunikation zwischen Hordenmitgliedern. Man hat praktisch denselben Lebensraum, ungefähr die gleichen Erlebnisse. Über die Abweichungen verständigt man sich durch Diskussion, Rede und Gegenrede, Lob und Frage und Widerspruch. Dies jetzt auf die Prosa übertragen. Das Gespräch ist für uns die natürlichste Form, uns gegenseitig Stoff zu übermitteln, strittige Fragen zu klären, etwa die ideale Form für eine Biografie. Wie meinen Sie das? Na, indem ich... Nehmen Sie zum Beispiel unseren Dialog hier. Unser Informations- oder Streitgespräch könnte man zu einer idealen Wieland-Biografie ausbauen, wenn man zusätzlich herbeiholte einen Kenner der Zeitgeschichte, einen Altphilologen, einen Christen, eine Frau vor allem und einen Autor. Alle die müssten Fragen stellen, Einwände machen, aus ihrer Sphäre Einzelheiten beitragen, psychologische Klärungen herbeiführen helfen. Aus dem sorgsam und kunstvoll zusammengestellten Mosaik solcher scharf gesonderter Geister würde sich ein viel besseres Gesamtbild Wielands ergeben, als es der Essay eines Einzelnen je vermöchte oder eine Biografie alten Schlages. Aha, und Wieland hat dergleichen versucht. Zweimal sogar. Das erste Mal im Peregrinus Proteus, wo er einen seltsamen Schwärmer mit dessen geistigen Antipoden und Zeitgenossen Lucian zusammentreffen lässt. Ein zweites Mal im Agathodämon, beide Bücher nebenbei höchst merkwürdig durch ihre Auffassung des Urchristentums. Hat er noch weitere alte Formen erprobt, vorausgesetzt, dass es noch welche gibt? Ich möchte ausdrücklich hervorheben, dass alle diese Formen keineswegs überholt oder veraltet sind. Für die zugehörigen Themenkreise sind und werden sie immer sein, die optimale, also stets zu wählende Erledigungsart. Selbstverständlich gibt es noch mehrere. Was tun Sie, wenn Sie sich mit einem seit Jahren räumlich weit von Ihnen getrennten lieben Freunde unterhalten möchten? Ich schreibe ihm einen Brief. Sehr richtig. Und schon haben wir wieder eine ganz neue Prosaform. Langsam, langsam. Ist das nicht letzten Endes nur eine Art Gespräch? Der Unterschied ist fundamental. Beim Gespräch teilen Sie beide den gleichen Lebensraum miteinander. Also Ort. Ebenso die gleichen Stadtereignisse. Wenn Bomben darüber abgeworfen werden, haben Sie praktisch die gleichen Sensationen. Wenn jedoch das Problem vorliegt, zwei gleichwertige, aber geografisch und erlebnismäßig weit voneinander geschiedene Lebensräume organisch in Beziehung zueinander zu setzen, da bietet sich zwanglos die formal vorbildliche Lösung des sogenannten Briefromans. Aber verstehen Sie mich recht, Es müssen mindestens zwei gleichberechtigte Landschaften und zeitlich parallele Erlebnisreihen vorliegen. Dann, und nur dann, hat der Briefroman überhaupt einen Sinn. Ah, jetzt verstehe ich Ihre Bemerkung über den kostbaren Werther erst richtig, die ich vorhin, ich will es nur gestehen, für sehr anmaßend hielt. Im Werther ist also der Fall eingetreten, dass ein großer Künstler sich absolut in der Form vergriffen hat. Man hört ja nur Werther. Von zwei einander das Gleichgewicht haltenden, mächtigen Landschafts- oder Erlebnisgruppen ist überhaupt keine Rede. Goethe hat die Briefform also völlig unnützlich geführt. Er hat zur Erledigung eines Menschen, einer Landschaft, eine Form benutzen wollen, die für zwei Menschen, zwei Landschaften zuständig ist. Genau das. Und dergleichen ist beileibe nicht nur auf Goethe beschränkt. Viele Schriftsteller sind und waren der Meinung, dass es lediglich auf sie und ihren freien Willen ankomme, welche Formen sie sich für ihre Produkte erkiesen wollen. Ich nenne nur Scotts Red Gauntlet, dessen erste Hälfte ausgesprochener und guter Briefroman ist. Bei der zweiten hat er es dann scheinbar satt gekriegt und wie sonst bei ihm üblich ganz edelsimpel weitererzählt. Wie anders dagegen Wieland. Nach ein paar kurzen, unbedeutenden Handübungen gelingt ihm im höchsten Alter das unnachahmliche Großmosaik des Aristipp. Von mehreren Schauplätzen her empfängt der Leser jeden Brief selbst, in immer erneuter Gegenwart. Aus Kyrene und Athen spricht es zu ihm. Schönste, kunstvoll sich entwickelnde Menschlichkeiten sind ins bedeutend historische und kulturgeschichtliche gewoben. Organisch selbst die, nur dem unkundigen Langweiligen, in Wahrheit unschätzbaren Erörterungen über Anabasis und Politeia. Der Aristipp ist, wie der einzige historische, so auch der einzige Briefroman, den wir Deutschen besitzen und mit Ehren vorzeigen können. Sie wissen genau, was Sie damit behaupten? Niemand besser als ich. Es ist hier nicht der Platz und die Zeit, das Fachwerk des großen Buches im Einzelnen nachzukonstruieren. Das mag der Interessierte für sich allein vornehmen. Und jeder Prosa-Fachmann sollte daran interessiert sein, von Wieland zu lernen. Einem Manne, durch dessen Schreibtisch wir Schriftsteller unseren ersten Meridian ziehen müssten. Nur das geringste Beispiel. Wie, meinen Sie, hätte ein solcher Briefroman zu beginnen? An wen schriebe der Held am besten, das heißt am dekouvrierendsten, bezeichnendsten zuerst? An die Geliebte? Das würde ich nicht raten, da verfälscht man sich unweigerlich ins Sentimentalisch-Heroische. Ja, aber an die Eltern, den Lehrer? Auch nicht. Die Eltern sind fremde, unbegreiflich erlebnisüberladende Vorgenerationen. Und der Lehrer, dem gegenüber gibt man sich gar zu gern und sei es auch nur, um dem alten Mentor eine rechte Freude zu machen, als Musterschüler, als Primus. Na, wie wäre es aber mit dem Freunde, dem Gleichaltrigen, verständnisvoll elastischen, keck ergänzenden? Und also schreibt Aristipp den ersten Brief an Kleonidas von Kyrene, seinen Freund. Hier als Berechner der äußeren Form hat Wieland Vorbildliches und bisher noch längst nicht Gewürdigtes geleistet. Bücher wie dieser gigantische Briefroman vom Aristipp, die dem Fachmann reinlich das Stahlskelett der Trägerkonstruktion zeigen und gleichzeitig dem Leser eine Fülle intrikatester, ziseliertester Geistigkeiten und schönster Menschlichkeiten geben, eine Bereicherung im wahrsten Sinne der Triakorder des Ennius, gehören in allen Literaturen zu den größten Seltenheiten und sollten von jeder Generation immer wieder studiert werden.